Berlin, der Sound einer Metropole, und in diesem Soundcheck geht es um die aktuellen Sounds. Das war unverkennbar Knorkator, eine Art Spaßband, die bei all der Karlauerei doch ziemlich gute Musiker sind und es ja auch bekanntlich bis in die Grand Prix Vorausscheidung geschafft haben. Wir hörten sie von ihrer CD Hasenchartbreaker mit Schlüpfer. Was wäre Berlin ohne seine Hip-Hop-Szene? Denn hier entsteht noch viel mehr und herrscht auch noch viel mehr Nachholbedarf als beispielsweise in Stuttgart, München oder Köln. Der Berliner Sender Radio Fritz hat mittlerweile eine wöchentliche Hip-Hop-Show und langsam kommen die Rapper und DJs aus allen Teilen der Stadt mit ihren CDs und ihrem Vinyl auf den Markt. Der bekannteste zurzeit ist DJ Tomek, der nicht nur durch seine Remixe von sich reden macht, sondern auch durch seine internationalen Kontakte zu Größen wie Flavor Flaw von Public Enemy oder GZA vom Wu-Tang Clan, der neben vielen deutschen Hip-Hop-Stars aus seiner aktuellen Single mitwirkt. Hier ist der Titel, gleiche Lebensphilosophie. Ich lebe für Hip-Hop, DJ Tomek.